Boys. Mit dem Tom. Ja, hallo und mit dem Tobi. Ja, hallo, aber auch dem Marcel. Hallo und mit Martin. Ja, hallo. Es gibt wieder neue Fanboys. Und wir sind. Ich habe gerade total einen Blackout. Finde ich super. Folge 166. Ich finde, an dieser Stelle müssen wir eigentlich noch erwähnen, Tobi, weil du bist ja noch nicht so lange dabei, wie dein Twitter-Nick ist. Ah, Klüpfel. Mit. Mit Ed. Mit Ed. Aha. Mit Ed am Anfang. Ed Klüpfel. Kluepfel. Kluepfel. Ja. Zeitweise. Map. Monkeydom.de. Mit dem Unterstrich. Ja. Klüpfel. Klüpfel. Klüpfel. Ich glaube, wir haben mehr Twitter-Accounts als ein kleines Land. Habt ihr einen Snapchat? Snapchat. Ja, ich habe Snapchat. Ich habe keinen Snapchat. Wieso hat man Snapchat außer für Schniedel? Snap-Atmung. Nee. Nicht dafür. Okay, gut. Aber in diesem Sinne, nee, auch nicht wirklich. In diesem Sinne, ich habe nach langer Zeit mal wieder ein Gesetz rausgesucht, nämlich den Paragraph 166 des Strafgesetzbuches. Wie ich ihn nenne, den Jesus-Paragraph. Mhm. Denn er geht über Wasser. Nein. Nein. Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, und jetzt kommt der interessante Teil, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ich meine, in Deutschland ist es nicht mehr so leicht, den öffentlichen Frieden zu stören, aber ich glaube, Jesus wäre ins Gefängnis gegangen. Wahrscheinlich. Mit seinen. Wegen Blasphemie. Ja, mit seinen. Gut, aber Jesus wäre unter ungefähr jeder Regierung und jedem Land, den kannst du überall hinstecken, der würde sofort eingeknastet. Jetzt, ja, oder gekreuzigt. Ja. Ja. Aber interessant ist ja auch, der ist ja 30 geworden. Der Jesus? 30? Ja. 33. 33. Mit 30 ausgezogen, dann 3 Jahre. Okay, dann ist er 33 geworden. Okay. Und eigentlich ist es ja damals schon knacke alt gewesen. Ja. Was ich viel erschreckender finde, wir sind alle älter als Jesus. Ja. Wow. Was ich noch viel erschreckender fand, war, ich bin älter als Eddard Stark. Was ich erschreckend fand, dass eine 1979 Diskussion auf YouTube gibt zu Life of Brian. Ja, ja. Die auch relativ erschreckend ist, weil der Bischof ist total übel. Also, der ist so richtig so ein Schmierebischof. Das war ja damals tatsächlich groß eine Kontroverse mit Life of Brian. Mhm. War auch stellenweise verboten. Norwegen hat, glaube ich, irgendwie den Film verboten auch oder so. Also er war irgendwo in Skandinavien zumindest auch verboten. Wobei Norwegen, glaube ich, gerade nicht Skandinavien, egal. Was ich sagen wollte, es gibt von diesem Interview, das du gerade erwähnst, gibt es eine Fiktionalisierung, also es gibt eine nachgespielte Doku über diese ganze Blasphemie-Geschichte, die sehr lustig ist, die man gucken sollte von der BBC. Oh cool, lustig. Also man kann auch auf YouTube gucken, wenn man dieses Ding sucht. Es ist John Cleese und Michael Palin sind da von den Pythons dabei auch. Ist so in vier Teilen zusammengeschnitten. Cool. Habe ich letztes Mal geguckt. Ist auch schräg, so einfach so Videos von Talkshows aus der Zeit dann zu sehen auch und wer dann sich wie traut zu sprechen oder nicht in Großbritannien ist. Hm. Das ist ja noch. Ja. Gut, wir wollen nicht geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören. Da fände ich ja mal, wenn wir mal einen Juristen oder eine Juristin hier anwesend haben, was denn das genau heißt. Also wenn das Gesetz auch noch, also wenn ich jetzt irgendwie, gehe ich jetzt eine Prozession stören, kriege ich dann irgendwie 3 Jahre Haft oder wie läuft das? Also das hängt vom öffentlichen Frieden ab. Ja, eben. Das ist so eine Formulierung, die bedeutet bestimmt irgendwas juristisch ganz klar und ist nur uns jetzt unklar. Grober Unfug. Ja. Ja, die Doku heißt übrigens Holy Flying Circus. Ich muss endlich mal allen Python-Content gucken. Ich habe da noch Lücken. In anderen Bereichen darf man den öffentlichen Frieden wohl stören, nämlich bei Flughäfen. Ja, wo wir schon in England sind. genau, es ist ja mehr eine Geschichte über die Berichterstattung im Tech-Sektor als alles andere. Weil ich habe irgendwie die Woche auf Verge gelesen, dass Samsung jetzt, und da stand nicht mal wie lange, irgendwie das Terminal 5 das Heathrow Airport umbranden würde auf Heathrow Terminal Samsung S5. Ja. Boah. Also und, ist jetzt auch nicht schlimmer als Allianz Arena, oder? Nee. Und unter dem Aspekt ist es natürlich auch relativ glaubwürdig. Und dann denkt man sich, okay, seltsam, aber von Flughafengesellschaften erwartet man jetzt auch nicht so viel Stil, dass man sagt, so nee, das würden die nicht machen. Aber es stellt sich halt raus, stimmt gar nicht. Das ist nur irgendwie eine Pressemeldung gewesen von Samsung, die das behauptet hat, dass sie das jetzt machen würden. Und sie haben halt gleichzeitig damit noch so eine Ad-Campaign quasi, also ganz normale Plakate an dem Terminal 5 eben, wo sie eben Samsung Terminal S5 Terminal Samsung S5 draufschreiben. Galaxy auch noch. So, Galaxy, auch irgendwo ist noch ein Galaxy, nicht. Ja. Also das ESO Terminal Samsung S5 Galaxy? Nein. Wie war das? Ich krieg's gar nicht. 10 Minuten, Herr Pittenau. Ja, 10 Minuten. Dann steigen Sie in den ICE ein. Nee, auf jeden Fall stimmt gar nicht. Alles gelogen. Und die Tech-Presse ist dann auch noch drauf reingefallen und hat irgendwie das so als de facto Wahrheit berichtet. Und das eine Plakat, das da so hing, ist auch. Das ist ganz normale Werbung halt. Ja, schlechte Werbung außerdem auch. Ja, weil zweimal Samsung Galaxy S5 draufsteht. Hello in Terminal und dann komisch umgebrochen, das ist doch alles komisch. Ja. Okay. Gut, dass ihr das jetzt auch wisst. Also, finde ich jetzt auch hilfreich. Hörer, nicht. Also. Also, mehr Zeit on air. Zunge in der Backe. Zunge in der Backe. Zunge in der Backe. Außerdem, diese Woche jetzt neu, seit vorgestern oder so, gibt es ein Update von der WWDC-App in Vorbereitung auf die WWDC. Und da steht nicht viel drin, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber was da drin steht, ist eine Session über WebGL, die so klingt, als würde Apple sich jetzt endlich mal dazu herablassen, WebGL tatsächlich defaultmäßig anzuschalten. Auf zumindest dem Browser, auf dem Mac, vielleicht sogar auf dem mobilen Gerät. Und das ist doch eine tolle Sache. Also wäre an sich schick. Also es gab ja immer mal so die Aussage, dass WebGL irgendwie nicht sicher zu kriegen ist. So, deswegen ist es eigentlich ein ganz spannendes Ding, was dann so passieren wird, wenn es jetzt standardmäßig an ist. In Chrome ist es, glaube ich, standardmäßig an. Und so Geschichte wie dieser Körper, also Chrome, wie heißt denn das? Google Body oder sowas. Genau, da kannst du ja irgendwie so Anatomie-Zeug angucken. Also für sowas hat man dann halt entweder beim Safari im Develop-Menü, wenn man das angemacht hat, WebGL anmachen können oder halt gleich in Chrome, weil es da halt sicher funktioniert auch, weil nur weil man WebGL anmachen kann, heißt ja noch nicht, dass das Cross-Browser alles super funktioniert. Das wird auch noch spannend. Aber an sich, nein, 3D im Browser, weißt schon, der Thin Client. Ja, es geht ja nicht bloß um 3D, sondern also auch das Framework, was ich jetzt benutzt habe für das HTML5, ist eigentlich für WebGL ausgelegt und hat halt nur einen Canvas-Fallback. Das heißt, das hätte auch davon profitiert. Und was ganz wichtig ist, tatsächlich auch, dass Unity angekündigt hat, den Webclient auf WebGL umzustellen in Zukunft. Und das ist natürlich dann schick, also wenn so Unity-Spiele einfach mal im Browser direkt laufen, ohne irgendwas, weil das Plugin nervt ja schon. Und wenn die auf dem mobilen Gerät dann auch noch und oh, it's a sweet solution. Ich dachte zuerst, wie können die das tun, wenn WebGL nirgends eingeschaltet ist? Und es ist ja wirklich kompliziert für einen normalen Nutzer, das einzuschalten. Also du musst wissen, dass du das Entwicklermenü... Im Safari, Ja, dass du das Entwicklermenü einschalten musst und dann da WebGL einschalten. Da darfst du halt immer nicht vergessen, dass der Safari durchaus nur ein kleiner Prozentsatz von den Browserleuten sind. Also Chrome ist halt durchaus schon weiter vorne jetzt und auch cross-plattformmäßig. Und da ist es halt standardmäßig an. Insofern kann man den Move schon machen. So, als Anbieter. Selbst wenn Apple da jetzt nicht mitspringt. Aber ja, das ist natürlich eine Heilfrage. Ja, das wird sowieso noch spannend so in der Zukunft, wie Apple mit Unity umgeht. Ja, es gibt auf jeden Fall jetzt auf der WWDC die Session 509, Creating 3D Interactive Content with WebGL. Da kann man dann hoffen, dass es da gute Neuigkeiten gibt in Sachen WebGL. Das heißt nicht Creating Sweet Solutions? Nee, Forster ist ja weg. Nun ja, aber diese WWDC-App, die hat uns auch sonst so ein bisschen, sagen wir mal, amüsiert. Ich weiß nicht, mich hat sie eher so ein bisschen abgesteckt, wobei es auf der Webseite jetzt auch schon ist, war gestern noch nicht, wie die App geupdatet wurde. Nämlich die ganzen To-Be-Announced-Sessions, die geheim sind, also die sind jetzt nicht mehr als To-Be-Announced markiert, sondern mit blöden Sprüchen. Also no ich comment. Fand die lustig. This one's a ich doozy. Möchte mal für das, ich möchte mal für dieses Alberne eine Lanze brechen und hier sagen, ich fand das nett, dass die da so can't tell you yet, still our secret. Aber das wirkt so bemüht. Ja? Also ich weiß halt, wenn das jetzt Google wäre für Google I.O., ja, dann würde ich mich fremdschämen dafür und ich tue es hier auch, ja, weil es ist einfach so, haha, wir sind jetzt so ein bisschen lustig und so. Ist lustig, bei Google würde mich das auch stören. sowas sich anzugucken ist eigentlich ganz interessant, woran es dann wirklich hängt. Also ich finde halt, es muss halt nicht lustig sein an der Stelle. Also dieses Versuchen lustig zu sein finde ich komisch, weil ja. Also ich finde es prinzipiell, fände es nicht schlimm, aber ich fände es ganz gut, einfach auf den ersten Blick zu sehen, was ist eine echte Session. Was ja wiederum im Web funktioniert, da haben sie es ausgegraut, aber ich meine, die App können sie halt nicht updaten. Ne? Naja. Aber das Feedback haben sie wahrscheinlich gleich bekommen. Aber im Web ist es ausgegraut. Also das sind die Sessions, die noch nicht wirklich reale Sessions sind, ausgegraut und da kann man eigentlich relativ gut durchsteppen. Ist auch so, dass da gar nicht so viele schon öffentlich sind. Also es sind also ein paar, die komplett uninteressant sind. Also, dieses Jahr sind wieder sehr viele DBA-Sessions, ja. Das ist immer mehr geworden in den letzten paar Jahren, gell? Ich habe die 2003, 2004, da waren das vielleicht so 5-6 Sessions über die ganze WWDC. Liegt aber auch daran, dass sie halt keine Reruns mehr machen. Also wenn sie eine Technologie mal erklärt haben und nicht verändert haben, dann sagen sie, guck das Video vom letzten Jahr. Dann machen sie auch neue Sessions. Und die Sessions, die halt jetzt announced sind, die schon da sind, sind halt eher so, okay, Interaction Design Session, so eine und was sind die Monetizing und App Store und der ganze Kram. Wobei so die WebGL-Sache ist schon... Demonizing App Store. Mhm. Übrigens, wenn es heute mehr rauscht als sonst so, sei kurz darauf hingewiesen, dass wir podcasten heute am Meer. Wir haben das Fenster aufgemacht, weil wir sonst alle sterben würden und wir hoffen, das ist okay. Ansonsten. Wir haben auch schon ein bisschen einen Hitzschlag, weil wir erwähnen das öfter. Ich habe das bevor ich Rekord gedrückt habe. Ach, erwähnt. Du hast Rekord so spät gedrückt, ich verstehe. Ja. Rekord habe ich erst gedrückt, als es Fanboys gesagt hat. Hauser. Aber was geil ist für die Anwesenden auf der WWDC, also ich weiß nicht, wie viele Hörer jetzt hier dahin dürfen. Es gibt ja auch immer diese Event-Sessions, die teilweise nicht mit aufgezeichnet werden oder nur kurzzeitig gestreamt werden. Auf alle Fälle, die vom letzten Jahr gibt es zum Beispiel nicht, außer die eine, wo sie den Mac Pro geshowcased haben. Und da sind so ein bisschen Celebrities. Was weiß ich, wir hatten den, wie hieß er denn? Nice, was? Den Guy. Bill Nye, the Science Guy. Bill Nye, the Science Guy, nett. Oder Levar Burton hat sein. Buzz Aldrin, genau. War auch schon da. Und J.J. Abrams. J.J. Abrams, genau. Und apropos J.J. Abrams, so es gibt eine Session zu Star Wars. Ja. So, von wohl einem der Producer von den Clone Wars Video, von den Comic. Director. Den Clone Wars Film, also einen der Clone Wars Filme und die Serie irgendwie Regie geführt. Und ich habe gerade noch nachgeguckt, hat auch für Avatar die zweite Staffel, glaube ich, also die Zeichentrickserie Avatar, auch Regie geführt. Nicht dieser schlimme Film. Ich habe letztens mit meinem Neffen mit Star Wars Lego gespielt, der hat da relativ viel. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber die Filme finde ich blöd. Ja, ich habe das auch gerade festgestellt irgendwie. Man ist da komplett raus. Also ich war früher wirklich jemand, der diese ganze Star Wars Lore irgendwie so drauf hatte. Und mit Extended Universe, was ja momentan alles nicht mehr gilt jetzt wieder, so dieses ganze Thrawn-Gedöns und so, das fand ich früher so, naja, egal. Aber ich habe so gelesen, was dieser Filoni heißt er, glaube ich, gemacht hat. Ja, Filoni, und Dave Filoni. Der Wikipedia-Artikel ist halt so ein bisschen, sagen wir mal, irrelevant? Nein, unwissenschaftlich. Und da steht halt irgendwie drin, was seine Hobbys sind und was sein Lieblings-Star-Wars-Charakter ist. Und da ist halt irgendwie Plo Koon ist sein Lieblings-Star-Wars-Charakter. Und dann muss ich erst nachschlagen, ja, weil wer ist das? Das ist so ein Jedi-Council-Typ, den man zwar in Episode 3 mal kurz sieht, der aber im Wesentlichen in The Clone Wars eben vorkommt. Ah, ja, okay. Star Wars Hipstertum. Ja. You probably never heard of my favorite Star Wars character. Exakt das, ja. Nun ja. Naja, und was natürlich dann eine Abschlusssession ist, da wo eben Buzz Aldrin also vor 2 Jahren auch war, oder J.J. eben letztes oder vorletztes? Ich weiß es nicht mehr. Weil ich war bei J.J. Genau, ist ein Astronaut wieder mal. Sehr schön. Ja. Leland, ein Special Leland D. Melvin. Ja. Ja. Er ist 2-mal mit der Atlantis geflogen. Mhm. Das wäre schon sehr interessant. Ich bin hier drüben, aber ich habe kein Ticket. Ja, dito. Dito. Nun ja, der Marcel erzählt uns das dann alles, genau. Erzählt uns dann vom Astronauten. Ey, ich spoil euch die nächsten Star Wars Filme. Mhm, glaube ich nicht. Oh, da gab ich letztens. JJ alle hat treffen sich gesagt. In einer Kirche. Es gibt ein YouTube-Video von JJ über ja. die Star Wars Filme. Wo er die Box öffnet. Weiß nein, nicht, passiert nein. da irgendwas? Der kündigt so eine, ein Gewinnspiel an und das Gewinnspiel ist gekoppelt an ein UNICEF-Spendenprogramm. Also du kannst quasi. Es ist so eine Mischung aus UNICEF-Spendenprogramm, Kickstarter und Gewinnspiel. Weil du kannst eben da UNICEF was spenden und je mehr du spendest, desto öfter nimmst du an dem Gewinnspiel teil und desto andere Rewards bekommst. Also du kannst irgendwie so ein Private Screening irgendwie sogar irgendwie vom nächsten Star Wars Film für $50,000 oder so kaufen, bekommst 500 Tickets an diesem Gewinnspiel dann und das Gewinnspiel geht halt darum, dass du im Star Wars Film mitspielen darfst. Du darfst nach London fliegen und irgendwie da in den Elseworlds Studios oder wie die heißen, irgendwie rumspringen und gucken und mit also Abendessen und irgendwie. Keinerlei Inhalt oder so, sondern nur. Nee, es hat irgendwie so ein. Das heißt aber, du musst männlich sein, oder? Wieso? Ne, wenn du mitspielen möchtest. Ach so, naja, so spielst du ja nur im Hintergrund mit, das ist nicht so schlimm. wahrscheinlich musst du sowieso, also und was halt Kostüm. Der wesentliche Newswert war, auf den halt alle abgegangen sind gestern von diesem Video, ist, dass halt im Hintergrund so ein Puppending sie durchläuft, irgendwie mit so einem komischen Kopf und irgendwie halt irgendwie so jetzt weniger Special Effects und wieder mehr Puppen und so. Ja, und ich fand das toll, fuck die blöde CGI. Mal sehen. Apropos Fuck. Ja, gute Überleitung. Fuck this jam. Das klingt nach Marcel. What? Das habe aber ich reingeschrieben. Ich mag keine Marmelade. Es klingt überhaupt nicht nach Marcel, weil ich habe noch nie einen Game Jam mitgemacht. Ha. Weil ich nie Zeit habe und da bin ich jetzt auf dieser komischen BWDC. Das Text-Adventure da, das Choose-Your-Own-Ding? Monkey Cave? Ja, das war jetzt kein... Game das war kein offizieller. Ja. Immer diese internen Office Game Jams. Jedenfalls, ich folge ja dem Flambeer Kopf Rami Ismail. Und der hat darüber getweetet. Das ist eine Idee, die ich sauwitzig finde, nämlich ein Spiel zu machen in einem Genre, das du hast. Das heißt, also 7 Tage, das geht am 31. Mai los. Bis zum 6. Juni. Und das ist im Grunde auch schon die ganze Prämisse. Mach ein Spiel in einem Genre, das du überhaupt nicht magst. Und ich finde den Text auf der Webseite schön. Through utter ignorance for conventions and hate for the established rules of a genre, beautiful things can happen. Oder auch nicht. Ich finde die Prämisse gut. Ja, mal so aus dem Dingsbums über den Tellerrand und so. Den hat jetzt außer uns niemand verstanden. Ja, aber wir können gleich überleiten und dann werden die Leute verstehen. Wenn ja, Marcel spielt an auf die erste Folge von Super Game Jam, die wir auf der Amaze schon gesehen haben. Und die ist jetzt dann auch, oder gibt's schon? Weiß gar gibt's nicht. Noch nicht, aber bald. So. Bald. Es handelt sich nur noch um Stunden. Ja. Genau, Super Game Jam hatten wir schon in der vorletzten Folge erwähnt. Ja. Es sind 5 Game Jams von jeweils 2 Leuten, die innerhalb von 48 Stunden ein Spiel zusammen machen. Und es sind alles Entwickler, die man über ihre Spiele kennen könnte. Die Pärchen sind zusammengewürfelt. Und auch so geografisch günstig zusammengewürfelt natürlich. Und das Team hat das mit der Kamera verfolgt. Genau. Und die erste Folge ist eben mit Richard Böser und Jan-Willem Niemann. Genau, und da hatten sie nämlich ein Thema, ich glaube Breakup. Ja, genau. Als Thema und dann ging es die ganze Zeit, ich will ein Rennspiel machen. Ja, sie haben mit sehr viel Brute Force irgendwie dieses Thema genommen und in ein Rennspiel hineingepresst. Das erzeugte bei mir manchmal schon ein bisschen Schmerzen, so dieses Mist, dieses Thema haben wir ja auch noch so und so. Ja. Aber ist eine sehr lustige Folge und kurzweilige Unterhaltung. Ja, und ich bin auch gespannt auf die anderen. Was ich bemerkenswert fand, ist, zum einen Episode 4 hat Jonathan Söderström, der sagt mir jetzt persönlich nichts, aber Hotline Miami sagt mir was, mhm. was ein ziemlich geniales, sehr brutales Spiel ist, das ich sehr genossen habe. Das andere, was mir auffällt, es sind halt alles so Länder, die Englisch zumindest ansatzweise können. Also es ist so Europa und Amerika. Ich fände es mal cool, irgendwie Game Jams oder Dokus oder so aus dem Rest der Welt zu sehen. Hm. Wobei, also die erste Folge ist ja ein Deutscher und ein Holländer. Also, aber hm. du meinst jetzt mehr so Lateinamerika zum Beispiel? Oder? Ja, oder ja. Asien hm. oder ich denke mir, dass die arabischen Länder auch Spiele machen. Ja. Ja, guter Punkt. Und die sind irgendwie, also zumindest was mich angeht, ich habe die alle gar nicht auf dem Schirm. Hm. Und ich fände es mal spannend zu sehen, was da so passiert. Das stimmt, ja. Ja, aber das ist auch ganz, ganz ein Sichtbarkeitsproblem innerhalb hm. dieser Indie-Szene, glaube ich. Da hatte Rami ja auch einen Artikel drüber gesprochen, einen Artikel drüber geschrieben, wie englischzentrisch diese ganze Sache ist hm. und wie schwer es ist, wenn du eben keine Englisch kannst. Oder schon alleine, wenn du kein lateinisches Alphabet hast. Ja. Mhm. Jo. Jo. Gut, aber Super Game Jam, wie gesagt, kann man sich mal kaufen auf Steam. Es gibt dann eben diese Videos und die Prototypen von den Spielen jetzt auch jeweils dazu. Das ist ein ganz nettes Paket und wird jetzt ab Mai monatlich erscheinen mit jeweils einer neuen Folge und einem neuen Spiel. 5 Folgen lang. Gut, gut. Dann haben wir die Kauf-Nicht-Kauf-Meldungen der Woche zu vermelden. Nämlich anfangs der Woche hieß es, Twitter kauft jetzt Soundcloud. Wo man sich auch denkt so, hä, warum das denn? Mittlerweile hat sich das wohl in Wohlgefallen aufgelöst, weil Soundcloud gerade eh zu viel Geld hat, also gerade so eine Funding-Runde hinter sich hat und dementsprechend halt irgendwie das wohl zu teuer gewesen wäre für Twitter und die dann gesagt haben, nee, dann lieber nicht. Aber das war wohl eine ernsthafte Gefahr. Und die ernsthafte Gefahr ist immer noch auch, dass Google jetzt Twitch kauft. Wir erinnern uns, Twitch, ein Game-Streaming-Service. Und da hat wohl YouTube/Google so Interesse daran. Das ist ja auch so ein bisschen. Hm. Mir geht es so ein bisschen langsam auf den Geist, dass irgendwie alles dann irgendwie bei Google/Apple/Microsoft/Yahoo landet und du irgendwie gar nicht mehr. Also es ist halt irgendwie, es gibt keine Strategie mehr für Unternehmen, außer die Exit-Strategie nach oben. Hm. So, so ein bisschen, hm. Twitter gibt es noch. Stimmt, Twitter. Ja. Werbung. Ja. Strategie Werbung gibt es wohl auch immer noch. Ja. Hm. Aber du bist ein großer Twitch-Nutzer auch, oder? Du schaust ja, ich guck sehr viel auf Twitch. Also ja, ich nahezu täglich. So. Weiß nicht. Ich war ein bisschen verwirrt irgendwo. Da lief mal irgendein Stream und dann habe ich mich nicht so ausgekannt. Und dann Ja, ich fand es auch sehr verwirrend. Ich habe es aber schon auch genutzt. Vor allem wegen der Double Fine-Sachen. Ja, ja. Ich habe halt so zwei, drei Leute, die ich regelmäßig gucke und die haben dann teilweise auch so ein komplettes Wochenprogramm. Also ich gucke zum Beispiel so eine kanadische Sketch-Truppe, die halt irgendwie abends dann irgendwie auch ihre Spiele, wenn sie ein bisschen spielen, halt irgendwie streamen. Und das ist immer ganz gute Unterhaltung. Und was ist jetzt das Besondere an Twitch, dass man dahin geht, weil es Streaming ist, oder? Ja, es ist relativ einfach zu bestreamen und es ist halt wirklich auf Games quasi konzentriert. Es ist gestartet als Ableger von Justin TV, falls ihr euch daran erinnert. Das ist dieselbe Firma und Twitch ist halt mittlerweile größer geworden, weil da werden die Games drüber gestreamt. Das ist jetzt in die PS4 und in die Xbox One direkt eingebaut. Das heißt, du musst einen Knopf drücken und dann streamst du da irgendwie nach Twitch. Schick. Und dementsprechend gibt es auch sehr viel Content und auch irgendwie so Leute, die da mehrere tausend Zuschauer haben, bloß weil sie ein bisschen Hearthstone spielen. Also das erschließt sich mir auch nicht immer unbedingt, aber ja. Wenn jetzt YouTube Twitch kaufen würde, würde das zur Folge haben, dass wir die ganzen Streams nicht mehr sehen dürfen in Deutschland, oder? Das ist die Frage. Es gibt viele Twitch-Produzenten und Zuseher, die das befürchten, weil momentan ist es halt so ein bisschen so, dass die alle Musik spielen, wie sie lustig sind. Zum großen Teil, wenn sie es hinterher nicht auf YouTube hochladen wollen, was auch einige machen, Aber an sich ist es halt kein Problem, wenn du irgendwie da Musik streamst. Und die große Befürchtung ist halt, wenn jetzt YouTube da kommt, dann bauen die da ihren Content-Erkennungsdings ein und dann geht das nicht mehr. Mhm. Aber das ist für mich gar nicht so das Riesending an der Sache. Bei mir ist eher so dieser Unwille, dass irgendwie alles Google gehört. Und nochmal zu SoundCloud. Also SoundCloud ist mir schon mehrmals über den Weg gelaufen, aber so richtig weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, da kannst du Musik hochladen als Musiker. Du kannst auch Podcasts hochladen. Allerdings ist es irgendwie, ich bin da nie warm geworden mit deren Podcast-Support, weil du eben lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber du hast lange Zeit halt für die Minuten gezahlt, die du an Content oben hast. Mhm. Und das ist halt als Podcaster eher unpassend. So. Ja. Also als Musiker ist es okay, weil so ein Musikstück, das dauert halt irgendwie 3 oder 5 Minuten. So ein Podcast, der geht auch schon mal 4 Stunden, je nachdem, wer podcastet. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen ungut. Was hätte jetzt Twitter damit gewollt? Also eher so ein Foto, sowas wie der Fotodienst daraus Twitter hat ja irgendwie schon eine Zeit lang mit diesem Twitter-Music-Ding auch versucht, da irgendwie so ein bisschen in diesen Musikmarkt reinzukommen. Und die Erklärungen, die ich so gelesen habe, waren halt irgendwie so, das, was am meisten an Musiksachen verlinkt wird auf Twitter, ist tatsächlich Soundcloud und gar nicht Spotify oder was anderes. Mhm. Und dementsprechend hätte man das halt mit ins Boot holen können und dann hätte man so direkt Musik und Hip und was weiß ich. Man hat es auch damit zu tun, dass Soundcloud halt hörbar ist für Leute. Also Spotify-Links, die machen für mich immer so, die gehen halt ins Nirvana. Ich habe kein Spotify. Also du kannst aber mittlerweile kannst du auch im Web hören, glaube ich. Wie, ohne dass ich das zahle, kann ich einen Song in dem Web hören? Okay, auf meinem Device irgendwie schon, nicht oder so. Und das war, also puh. Also ich bin bei Audio bin ich auch immer selber irgendwie hin und her gerissen, was ich mache. Meistens tue ich es dann auf meine Cloud.app, was dann auch irgendwie wieder ein Klick weit entfernt ist, dass wieder so eine Landingpage dazwischen kommt, ist auch doof. Aber dann mehr Soundcloud. Ich hatte mal so dieses Terminal-Interface, das fand ich ganz lustig, da habe ich ein bisschen Radio gehört dann. Aber was genau die rechtliche Situation ist da drauf, also wenn man so richtig Stücke von Musikern da drauf hat, haben die dann selber drauf getan oder hat irgendwer da hochgeladen? An sich sollte das schon so sein, dass das jeweils offizielle Sachen sind. Ah, ja. Also die sind jetzt nicht. Weil das so ist ja auch vom Angebot her nicht wenig so. Hm. Also zumindest also in diesem komischen Terminal-Ding konnte man sich auch so einfach so ein Radio zusammenklicken, der dann abgespielt hat, sowas, was so ähnlich klingt wie, war ganz nett. Waren das auch die, wo du so Kommentare an die Sekunde ranlegen konntest? Das fand ich ein sehr nettes Feature. Hm. Ich hatte halt eher überlegt, Twitter versucht jetzt Sound so zu integrieren, wie sie eben ihren Bilderdienst integriert haben, so Snippets, dass du nicht aus der App rauskommst. Und was ich schon sehr gemerkt habe, ist, wie viel Schmerzen mir es mittlerweile bereitet, wenn jemand was über einen anderen Bilderdienst twittert. Ja. Also wie selten ich dann da noch drauf gehe, dadurch, dass es sofort angezeigt wird. Ja. Wahrscheinlich wäre das dann keine Audio-Integration per se, sondern halt einfach eher Musik-Integration. Ja. Also es geht da wahrscheinlich jetzt eher weniger um gesprochene Sprache oder ähnliches, sondern tatsächlich halt hauptsächlich Musik. Das fand ich auch ganz interessant, dass es ja durchaus Leute gibt, die bei WhatsApp die das Audio-Feature sehr intensiv nutzen, weil sie zu faul sind zu tippen. Hat Facebook ja auch. Mhm. Ja. Hä? Also kannst du auch eine Audio-Nachricht einfach schicken, anstatt... Kannst du ja mit iMessage WhatsApp auch. So? Ah. Mit iMessage kannst du das auch. Echt? Ja. Mit iMessage. Wie? Unauffällige Überleitung. Mit iMessage, ja, wenn dich die iMessage erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das war irgendwie letzte Woche so ein bisschen in den Medien, so, oh, Apple hijackt deine Handynummer für deine SMS. So, irgendwelche Amerikaner sind wieder am Rad gedreht. Das reale Problem dahinter ist, wenn du iMessage aktivierst, dann ist es ja so, dass alle iPhones, die ich so kenne, die erstmal über iMessage eine Nachricht schicken. Dann. Und nur wenn das nicht geht, den SMS-Fallback benutzen. Ja. Und nur wenn die iMessage nicht delivered sagt, kann man den SMS-Fallback per Hand auslösen. Also es ist wirklich so. Das ist nicht richtig. Bei mir ist es auf dem Phone. Du kannst lange draufbleiben. Nur wenn er noch nicht delivered hat. Wenn er schon delivered hat, geht es nicht mehr. Ach, ich habe nämlich jemanden, du hast recht. Und das ist ziemlich bitter, der keine Daten unterwegs hat. Und dann, der Vorteil ist, die hat jetzt nur iMessage auf dem Handy an. Aber ansonsten wäre es praktisch so, wenn es am Mac ankommen könnte und da delivered stehen würde, weil wenn du am Mac irgendwie was aufhast, dann steht da immer gleich delivered, dann kannst du es nicht mehr per SMS verschicken, was schon nervt. Also das Problem ist, also es ist ein ziemliches Usability-Problem, wenn du jemanden eine SMS schicken willst, der bei iMessage eingeloggt ist. Hm. Und das Problem ist jetzt, wenn du dich jetzt nicht, wenn du dein Telefon praktisch beendest, weil du jetzt auf Android oder auf irgendein anderes Telefon wieder gehst, wenn du dich nicht abmeldest über iMessage auf deinem Telefon explizit und die SIM-Karte in ein anderes Handy steckst, dann bleibst du für Apple im Moment für immer angemeldet. Und es gibt keinen easy way, wie du dich da abmelden kannst, außer, dass du deine SIM-Karte wieder in ein Telefon steckst und dich da abmeldest. Und das ist wahrlich ein Problem, aber es hat viel zu viel Sponsens drum gemacht worden von der Headline und von dem allen, was sie geschrieben haben. Nichtsdestotrotz hat Apple jetzt wohl gesagt, dass sie sich ein bisschen drum kümmern. Und ich fände es, wie gesagt, auch gut, weil manchmal will ich halt explizit SMS verschicken und nicht global iMessage ausschalten. Mhm. Das ist so der einzige andere Weg, den du machen kannst, nochmal so global zu sagen, hey, schick doch nur iMessage, schick doch nur SMS und keine iMessages. Ja, da hängt sogar ein Class Action Lawsuit jetzt dran, wegen Wettbewerbsverzerrung und so. Ja, und Apple hijacks your Texting Ability oder sowas. Hm. Ganz, ganz viel Plumborium. Nun ja, wenn das dazu führt, dass es dann bessere Möglichkeiten gibt, sich potenziell da aus diesem Loch rauszubegeben, ist es ja auch ganz gut. Jo, ja, das finde ich auch. Und noch ein anderer Pro-Tipp, der mir gerade eingefallen ist dazu, weil wenn man länger gedrückt hält, kriegt man auf einmal wieder diese Bubble, auch mit Einsätzen, Kopieren und so weiter. Hm. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, dass da ja auch Nachschlagen drin ist, also wirklich so in diversen Dictionaries nachschlagen, was sehr praktisch ist. Und du kannst da auch die Dinger verwalten, haben sie inzwischen auch viele drin, also Deutsch ist komplett drin und auch so sowohl British als American English, Oxford Dictionary und sie haben ein ganz gutes Japanisches auch. Ja, also das lohnt sich, das mal wieder zu machen. Also und Sprechen steht bei mir da auch immer, ich habe es aber nie genutzt bisher. Ja, das ist auch gefühlt relativ neu, also iOS 7, Mic oder ich glaub, iOS 6,5 oder schon. Kann man sich was vorlesen lassen. Ja. Ansonsten gibt es zu vermelden, dass mal wieder jemand Passwörter verloren hat. Nämlich in diesem Fall eBay. Die haben berichtet, dass verschlüsselte Passwörter und andere nicht finanzielle Daten abhanden gekommen sind, wohl wahrscheinlich. Und dass sie jetzt dann demnächst alle Benutzer dazu auffordern werden, ihre Passwörter zu ändern. Das ist insofern jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig bemerkenswert, weil sowas ja irgendwie gefühlt alle 3 Tage passiert. Aber deshalb wollte ich noch was empfehlen, was OnePassword jetzt frisch eingebaut hat, nämlich Watchtower. Okay. Und zwar hatten die das eingebaut oder hatten die, diesen Service erstmal konzipiert für Heartbleed. So, im Zuge von, ist denn jetzt diese Webseite schon sicher? Haben die schon geupdatet? Muss ich mein Passwort da noch ändern? Und wenn ich es jetzt ändere, ist es denn dann wenigstens für Heartbleed sicher oder machen die das erst noch? Und da hatten sie halt so eine Datenbank, wo du im Netz gucken kannst. Hier, ich gebe jetzt mal ein, google.com, haben die das schon gefixt. So. Und aus dieser Webseite haben sie jetzt eben ein Feature gemacht für OnePassword. Das muss man momentan noch anschalten, das ist noch nicht automatisch an. Aber was das eben tut, ist, wenn du OnePassword auf dem Mac hast und das anschaltest, dann zeigt er dir automatisch in deinen Passwortverwaltungsdings an, hier, diese Seite war jetzt letztens mal vulnerable, du solltest mal hier dein Passwort ändern. Und halt auf Seitenbasis quasi. Mhm. Was ich einen ganz schönen Service finde. Es ist natürlich an sich halt illustriert sehr schön, wie kaputt dieses ganze Passwort-Ding ist. Ja, der Time of Password ist vorbei. Aber es ist auch ein schönes, also wenn man sich sicher fühlen will und da den Aufwand reinstecken möchte, dann ist das, glaube ich, ein ganz schönes Verwaltungsfeature. Ja. Nein. Und dann muss ich noch was erzählen, nämlich ich und Michi, ein anderer Coding-Monkey hier, der jetzt gerade nicht mit Podcast ist, wir haben ja zwei Retina MacBook Pros von Mitte 2012. Und diese beiden MacBooks hatten, wie viele aus dieser Serie, das Problem, dass sie so dieses Image-Retention-Ding hatten. Sprich, wenn man irgendwas länger auf dem Bildschirm hatte, dann brannte sich das ein, in Anführungszeichen. Sprich, wenn man dann irgendwie ein graues Fenster davor gehalten hat, konnte man dann noch durchsehen und hat irgendwie so, also nicht wirklich durchsehen, aber man hat halt nur einen Eindruck gesehen von dem, was da vorher war. Und das hat halt irgendwie relativ lange gebraucht, bis es sich wieder normalisiert hat. Und Apple tauscht diese Dinge Und ich wollte nur darauf hinweisen, weil für die, die damals dieses MacBook Pro gekauft haben, 2012 Mitte, läuft halt jetzt gerade so die Gewährleistung ab. Und wir beide haben das jetzt auch diese Woche und der letzte Woche reparieren lassen und tauschen lassen. Und wenn ihr das noch machen wollt und so ein Gerät besitzt, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das zu tun. Sonst wird es nämlich teuer, nämlich kostet irgendwie 600 Euro. Ja. Wenn ihr das vor der Gewährleistungsfrist macht, dann kostet es halt nichts, so, weil Apple das tauscht. Und ich habe jetzt ein neues Display. Das ging bei mir auch total fix. Also innerhalb von 24 Stunden haben sie das Ding irgendwie getauscht und drangeschraubt. Und bin jetzt soweit zufrieden. Es ist zwar wieder ein LG-Display, aber es hat jetzt keine Image-Retention-Probleme und ja, sieht besser aus. Jo. Ja. Gute Sache. Ja, gute Sache. Service-Hinweis von den Fanboys. Kommen wir zum Konsum. Es gibt endlich Dinge für Mac, die es vorher nicht für Mac gab. Ja, ja. Es gibt dieses eine Spiel, was ich mit Freude mit dir auf der MS gespielt habe. Nämlich NitHoc. Ja. Was soll man über NitHoc sagen? NitHoc wird seit 800 Jahren etwa angekündigt und ist jetzt erschienen, auch auf Mac. Mhm. Kann man über Steam sich holen zum Beispiel. Ja. Oder Humble Bundle. War, glaube ich, auch gerade runtergesetzt auf Steam. Ja, ist es immer noch. Humble Bundle ist auch? Mhm. Ah ja, genau. Eine Voraussetzung braucht ihr, also ein sehr lustiges Spiel. Man ist so eine Art Schwertkampf. Ich weiß nicht, wie viel wir schon erzählt hatten. Ein Schwertkampf für zwei Spieler. Das heißt, man braucht zwei Spieler. An einem Gerät. Ja, Local Multiplayer. Was der Grund ist, warum ich es noch nicht geholt habe. ich will es aber unbedingt spielen, also werde ich es auch noch holen. Und ja, der Witz ist, es gibt immer einen Screen und da macht man sozusagen Schwertfechten und irgendwann wird man ersäbelt oder wird einer ersäbelt. Und der Weg ist frei, man kann Richtung Ziel laufen. Hm. Dann kommt der nächste Screen rein und da taucht dann der alte Gegner wieder auf. Ja, also der Clou ist halt, Spieler A muss von links nach rechts laufen und Spieler B muss von links muss in die andere Richtung laufen. Genau. Und je nachdem, wer halt gerade den Schwertkampf im aktuellen Screen gewinnt, darf eben weiterlaufen. Genau, und es gibt sehr, sehr lustige Moves. Man kann das Schwert werfen und wieder aufheben und umkrauchen und so weiter. Macht sehr viel Laune. Ja, und alles mit einer sehr interessanten Steuerung. Es gibt ja noch irgendwie zwei Tasten im Prinzip und Richtungen. Mhm. Und damit kann man schon sehr viel Schwertkunststücke vollführen. Und das alles so in dem Pixel-Stil, der mich jetzt an Ding erinnert hat. C64. Ja, C64 mit Sword and Sorcery, so eine Mischung. Ja. Ja, nur von den Figurenformen her, weil so ein bisschen länglich und so. Ja, dieses, ja. Es ist halt so ein bisschen International Karate. Die waren aber ein bisschen massiver. Ja, aber so vom Grafikstil her ist es schon. Mhm. Also es hat C64 International Karate. Aber über diesen ganzen... Impossible Mission vielleicht. Ja, das auch. Oh ja, Impossible Mission. Mhm. Aber von der Grafik nicht, eher von der Figur. Aber wobei ja, weil, die Animationen cool ausschauen. Ja, die Animationen sind natürlich sehr flüssig und es liegen noch Effekte drüber und so. Und das ist alles nicht so ganz hundertprozentig auf dem Pixelgrid, oder? Das ist so. Nee, also es würde jetzt so nicht auf dem C64 laufen. Grafik ist sehr strange, muss man sagen, ja, von NitHoc. Macht aber sehr viel Spaß, dieses Spiel. Ja. Gut. Sehr viel Spaß macht auch Kero Blaster. Hat außer mir jemand schon was davon gehört? Ja, das war eine dieser Apps, wo ich draufgeklickt habe und dann kurz vorher nicht weiter. So ging es mir nämlich auch. Und dann hat irgendwie meine halbe Twitter-Timeline angefangen zu ranten, wie cool Kero Blaster ist. Oh ja. Und dann habe ich mir das tatsächlich gekauft und sie haben so ein bisschen recht. So, es ist, du spielst einen Frosch. Dieser Frosch arbeitet für die Firma Frog and Cat Industries oder Incorporated, Frog and Cat Incorporated, glaube ich. Und es fängt an in einem Office und du kriegst halt dein Boss ist sauer. Du verstehst aber nicht, was der sagt. Das ist halt so dieses Charlie Brown Ding. Und dann fährst du mit dem Aufzug nach unten und eine Katze schickt dich mit einem Teleporter irgendwie auf einen fremden Planeten. Und du bist irgendwie so Custodial Service. Ne? Also du musst irgendwie dich drum kümmern, dass da aufgeräumt wird quasi. Hausmeister. Ja. Und du läufst ja dann da durch und schießt Büsche ab und irgendwie kleines Sumpfmonster und es ist ein relativ ein relativ konventioneller Jump-and-Run-Shoot-Dingsi. Es spielt sich aber irgendwie anders, weil du hast irgendwie Dauerfeuer. Also du hast irgendwie kannst deine Waffen upgraden und hast aber jeweils Dauerfeuer damit. Und du kannst sehr... Also die Steuerung ist dem Gerät angemessen. Man muss nicht irgendwie pixelgenau springen oder sehr schnell reagieren. Du kannst sehr behäbig da durchgehen. Und das fühlt sich, es fühlt sich an wie ein Jump'n'Run, das auf dem iPhone einfach gut funktioniert. So. Also das war so der erste Aspekt, wo ich mir dachte, interessant. Und was halt wirklich für mich dann noch den Ausschlag gibt, zu sagen, das ist was, was ich vermutlich noch ein bisschen länger spielen werde, ist, da ist viel Tiefe drin in Sachen, du kannst deine Waffen upgraden, du kannst deine Lebensenergie und so upgraden und kannst quasi da in den Levels farmen und Münzen sammeln und mit diesen Münzen dann Herzcontainer kaufen und so weiter und so fort. Also so diese Nummer funktioniert halt auch sehr gut. Das ist da, wo bei mir immer die Alarmglocken schrillen. Upgraden. Nein. Ja, also ich kann das sehr empfehlen. Aber man kann Spaß. Viel Zeit drin versenken, sagst du. Ja, ja. Und das ist schön gemacht. Das ist ein schöner Grafikstil auch und hat eine sehr eingängige Hintergrundmusik und ja, Daumen hoch. Fun Fact, Kero ist auf Japanisch der Frosch. Sound, den der Frosch macht. Genau. Das Quaken vom Kero, Frosch. Kero. Das Ribbit. Ja. Genau. Das ist das japanische Quark. Ribbit. Croix. Ist das Französisch? Ja, Croix. Croix. Ja. Der Konsum wird heute nahezu ausschließlich von mir beschritten. Ich möchte nämlich noch darauf hinweisen, dass mir Michi gerade ein Programm empfohlen hat, was ich sehr interessant finde, nämlich Notifier. Notifier. Ja, Notifier. Okay, was macht denn Notifier? Also erstmal schreibt es sich wie Notifier bloß mit R hinten dran. Falls man das sonst nicht googelt bekommt. Also nicht Feuer, sondern YR. Genau. Und was es macht ist, es ist eine iOS-App, die alle Notifications über das Notification Center quasi mithört und die per Bluetooth LE an deinen Mac weiterleitet. Wenn du da auch eine entsprechende App laufen hast. Genau. Mhm. Und das ist ganz cool, weil dann siehst du halt alle Notifications, die auf dem Phone reinkommen, auch auf deinem Mac. Das ist für mich als Notification-Junkie eine coole Sache. Also so wird dein Mac zur Pebble. Sozusagen. Ja, stimmt. Im Prinzip ist es Mac Pebble. Oder? Weil der auch Bluetooth-Connection und so, ja. Das ist eigentlich nahezu das Gleiche. Dann Next brauchst du nur noch ein Armband. Genau. Armband für meinen Mac. Nee, aber das erinnert mich jetzt gerade an Fringe. Ich frage mich gerade, wie das technisch funktioniert eigentlich über die... Also, weil du bist ja keine spezielle Bluetooth-Hardware, die da mitrechnen kann. Und eigentlich müsstest du doch auch über WLAN machen einfach, oder? Und nicht über... Aber dann musst du immer eine WLAN-Verbindung offen haben. Aber Bluetooth LE braucht halt auch weniger Strom als WLAN. Aber du könntest dir das bestimmt auch irgendwo hinschicken, so einfach übers Netz, jede Notification gleich weiterleiten. Dauert braucht halt auch mehr Strom. Aber dann erreicht es dich immer und nicht nur, wenn dein Rechner offen ist. Ja, das sind dann die Trade-offs. Nee, aber es ist ganz schön gemacht, weil du kriegst halt auch die richtigen Icons in der Notification tatsächlich und kriegst halt auch so ein kleines Icon mit dazu. So, das kommt jetzt via Notifier. So, und ist eine schöne Sache. Und dann kriegt man halt irgendwie auch, wenn das Telefon klingelt oder andere Sachen, wenn andere Sachen piepen auf dem Telefon, sieht man gleich, was Sache ist. Mhm. Nice. Lustig. Ja. Hat bis jetzt den Lass-ich-mal-laufen-Test bestanden. Da habe ich noch eine Frage. Wie funktionieren eigentlich die Notifications von Websites? Und hin und wieder fragt der Safari, darf Ihnen diese Website Notifications schicken? Ja. Ich habe noch nicht ganz begriffen, was es überhaupt bedeutet, wenn ich da Ja sage. Können die mir dann irgendwann irgendwie was schicken? Das sind Push-Notifications für Webseiten. Mhm. Die kann man als Webseitenanbieter quasi... bauen und funktionieren halt genauso wie Notifications für Apps sozusagen, nur dass sie halt auch auf dem Mac verfügbar sind, in Safari. Und du kannst halt irgendwie so, es ist quasi ein Push-RSS-Feed. So. Ah ja. Okay, und den schalte ich dann in den Settings wieder aus, wenn das nervt. Genau, den Notification-Settings, wie die Apps auch. Okay. Crazy. Weil ich habe immer aus Angst Nein gedrückt. Ja, ich auch. Jetzt. Ja. Und das ist echt schade. Ja, ist eine coole Sache, aber... Geht es im Mobile Safari auch? Ich glaube schon. Das heißt, da ist mir irgendwie noch nie untergekommen. Ja, das auch noch nicht. Gerade. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber soweit ich mich erinnere... Also technisch spreche grundsätzlich ja nichts dagegen, aber ich habe es noch nicht gehabt. Ich glaube, ich hätte in der Session gehört, es wäre auch auf Mobile, aber ich kann mich täuschen. Okay. Aber dann könnte man sich ja selber so einen Pushover zusammenklicken. Stimmt. Relativ easy. Ja. Also relativ easy. Wobei, naja, doch, eigentlich schon easy. Ja. Weil du musst ja nur das. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay, Pushover. Mhm. Aber man hat halt diese Liste dann nicht. Ja. Und das wird nur notifiziert. Ah, die kann man in der Website öffentlich für alle machen. Dann. Naja. Nun ja, nun denn. Wir sind dann quasi auch schon am Ende der Agenda angelangt. Es gibt noch einen Hinweis in eigener Sache. Ein anderes Projekt, das ich mitmache, Kleiner 3, ist gerade für den Grimme Online Award nominiert worden, jetzt gestern. Wuhu! Ja. Yay. Und Dankeschön. Wir sind irgendwie nominiert in Kultur und Gedöns, ist glaube ich die offizielle Kategorie. In der Kulturkategorie. Es gibt allerdings auch einen Publikumspreis. Ich würde mich freuen, wenn das Publikum an diesem Publikumspreis teilnehmen würde. Man muss ja auch nicht Kleiner 3 wählen, aber Kleiner 3 wählen ist natürlich im Zweifel für mich hilfreich. Die beste Alternative. gut. Sei das auch gesagt. Ja, ansonsten? Ansonsten sind wir eigentlich durch. Wir haben jetzt gar nicht irgendwie Rumors gesprochen, von was denn überhaupt kommen wird auf der WWDC. Stimmt, aber es gibt ja auch ein bisschen keine, die Prä-WWDC. Ja, an sich ist es ja nächste Woche. Aber iOS 8, ja. Oder? Ja gut, iOS 8 und was das nicht Mavericks, OS 10.10. Haptische Displays. OS 10.10.10. 10.10.10. Hockenberry hat ja gestern irgendwie so diesen Blogpost geschrieben mit nehmt euch doch schon mal Zeit, es wird sich alles verändern, das Look und Feel von OS 10 wird ganz anders und ihr müsst eure Apps anpassen. Man fragt sich so ein bisschen, weiß er mehr als man wissen darf oder ist er einfach da ein bisschen voreilig? Beides. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich irgendeine Mischung, könnte ich mir vorstellen. Also es ist ja irgendwie schon klar, dass OS X einen Facelift bekommt, der mehr in eine andere Richtung geht. Also ich meine, die sind einfach nicht fertig geworden letztes Jahr mit überhaupt die Richtungen anpassen. Und ja, also es wäre einfach der logische Schritt, dass sich's ändert. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil vor iOS 7 hatte ich ja auch Angst. Und auf dem Mac kann man noch viel mehr verbocken. Ja, oder zumindest ganz anders. Also und irgendwie hat an iOS 7 habe ich mich jetzt ziemlich gewöhnt, aber es ist eher so ein Gewöhnt. Es ist schon vieles auch von der Usability schlechter geworden durch das Layout, finde ich. Aber so die Icons kacken mich nicht mehr an, finde ich ganz interessant. Die haben mich ja massiv angekackt am Anfang. Und die sind jetzt nicht so viel besser geworden, sondern sie sind halt einfach, da gewöhnt man sich dran. Ich glaube, der große Trick, den Apple damals gemacht hat, war ein unglaublich fürchterlichen Bildschirmhintergrund aufs iPhone zu packen, sodass man gedacht hat, wow, was ist das für eine Scheiße? Und dann hast du es mit deinem eigenen Bildschirmhintergrund gesehen und dachtest dir, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und das passiert beim 10.10.10 jetzt auch. Ich weiß nicht, seid ihr so Customisierer? Bildschirmhintergrund? Ich glaube, ich habe mir lange Zeit immer wieder den blauen zurückgeholt, weil ich den angenehmer fand. Ich habe auf meinem Mac ja den Color Clock Bildschirmschuhe. So richtig eingefarbig. Ich kenne keinen Schmerz. Ich kenne keinen Schmerz. Aber ich weiß dann auch so, jetzt ist der Bildschirmhintergrund gerade grau, jetzt ist 2, jetzt haben wir Daily. So, das ist nicht schlecht. Also da funktioniert es sicher. Ja. So wie nennt man das? Ich will ambivalent und ubiquitär sagen, das ist beides falsch. Ambient, meine ich. Genau. Ja. Information. Ja. Ansonsten ist also so richtig geleakt, ist ja nicht viel. Nee. Das Healthbook ist vorbeigeflogen, dass es kommen wird, dann kommt es halt, aber interessiert mich nicht so großartig. Nee. Ob jetzt Pages und Preview da, Text-Edit und Preview irgendwie iCloud-Integration, aber ansonsten hat man echt nichts gehört. Ich glaube aber, also OS X Redesign ja und ja mit Angst, weil wahrscheinlich auch wirklich halt Veränderungen, so, weil so iOS 7-Style, so der Schritt, den jetzt iOS 6 zu iOS 7 gemacht hat, der jetzt auf Mac halt so in der Größenordnung, die sich für den Mac noch relevant ist. Also der Mac ist weniger relevant, also halt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, aber halt schlimm genug. Ist ein bisschen lustig, weil wir ja gerade dabei sind, eine unserer alten Software wieder in eine neue Version zu hieven und ein bisschen zu faceliften, sub-Ether-Edit. Und da sind wir jetzt gerade so dabei, fertig zu werden. Ja. Und wahrscheinlich ist es jetzt dann fertig und dann eine Woche drauf wird uns dann präsentiert, wie sie eigentlich aussehen hätte sollen. Ich meine, die Hoffnung ist ja, bei Wasabi ist ja das jetzt eher Content King, das heißt, der Großteil des Fensters ist ja dein Text und der hat einen Font und Highlighting und mehr ist da nicht. Und das Drumherum haben wir jetzt auch relativ reduziert gemacht. Hoffentlich beißt es uns nicht so in den Arsch, dass wir noch mehrere Wochen reinstecken müssen. Ja, ich bin sehr gespannt, was bei SpriteKit sich tun wird, ob sich da was tun wird, ob ich mich dann ärgere, dass ich so viel tut, was ich jetzt noch nicht benutzen kann für Rules, oder ob ich mich freue, dass ich in Zukunft alle Dinge schneller machen kann. Aber es sollte sich was tun. Es wird sich bestimmt was tun. Ja, und vielleicht gibt es ja auch Überraschungen, von denen wir nichts ahnen. Zum Beispiel ferngesteuerte Autos oder sowas. Oder ein Apple TV. Oder Dr. Dre. Oder haptisches. Na ja, gut. Stimmt. Ja. Dr. Dre fährt in einem ferngesteuerten Auto haptisch. Nee. Battelt sich mit Phil Schiller auf der Bühne. Neues iTunes auf OS X, das dann auch den Stil von der Musik-App auf dem iPhone hat. Dann gehe ich dann echt kacken. Da hatte ich übrigens letztens das Problem, ich habe mal ein Hörbuch runtergeladen und dann dachte ich, okay, wo ist es jetzt wohl gelandet? Aber das wäre immer noch so, das wäre für mich wirklich ein Grund, 10.10 gut zu finden, wenn dieser ganze iTunes-Gedöns so in die Systemebene reinrutschen würde. Ja, das glaube ich nicht. So. Oh, wenn iTunes nicht ein zusätzliches Betriebssystem wäre, sondern ins Betriebssystem eingebaut. So. Ja. Das fände ich nämlich gar nicht schlecht. So. Ja. Wenn man es gut macht, ja. Übrigens, Hörbücher sind in der Musik-App. Sie haben ja letztes Jahr technisch in Maverick so viel richtig gemacht. Also Sie müssen ja mal wieder was verbocken, TM. Ich darf dann meiner Verwandtschaft wieder eine neue iTunes-Version erklären, die genauso unbegreiflich ist. Ja, ich habe sie jetzt mal auf Mavericks gebracht. Mal gucken, ob... Naja, mein Vater hat noch ein iPad 1. Der hat sogar noch Oldschool UI. Ach, wann iTunes endlich stirbt. Aber naja. Naja, kommt die Android-Version mit Dr. Dre. es ist spannend, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich. Ich sitze ja Gott sei Dank nicht in der Keynote oder sowas, Gott sei Dank, aber ich bin sehr gespannt, aber nicht jetzt vorfreudig. So. Ja, ja. So ein bisschen so wie Pflaster abreißen. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Erstmal durch und vielleicht ist es ja nicht so schlimm hinterher. Ja. Ja. Mal gucken. Gut. Echte Fanboys. Ja, ja. Nun ja, uns wird es dann nächste Woche nochmal geben. Wahrscheinlich ein bisschen früher in der Woche, weil irgendwie WWDC-Reisevorbereitungen und Feiertage und Gedöns. Ja, in Bayern ist da Feiertag nächste Woche. Genau, bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Restwoche. Viel Spaß. This is for all you lovers out there. History is gonna change. Legs in the back. Daddy-o.